Im Radio hören Sie folgende Werbung. Wir bringen Ihnen die Welt näher. Sie können es kaum erwarten, gute Freunde wieder zu sehen. Wir fliegen Sie auf dem schnellsten Weg zu Ihnen. Zum Beispiel nach Philadelphia oder in über 80 weitere US-Städte. Und das nonstop, ohne Zwischenlandung. Informationen und Buchungen unter der Telefonnummer 01902 902902 oder über unsere Homepage im Internet www.luftmax.com. Sie hören jetzt den Text noch einmal.